was, sag doch einfach, ich war's. Ich war's, sag doch einfach, ich war's. Hast du mal was falsch gemacht? Was vergessen, nicht nachgedacht? Ist doch alles nicht so schlimm, kriegen wir schon wieder hin. Ich war's, sag doch einfach, ich war's. Ich war's nicht. Ich war's, sag doch einfach, ich war's. Sowas kann schon mal passieren, muss nicht gleich den Kopf verlieren. Ist doch alles nicht so schlimm, kriegen wir schon wieder hin. Ich war's, sag doch einfach, ich war's. Ich war's nicht. Ich war's, sag doch einfach, ich war's. Sowas kann es manchmal geben, es geht hier nicht ums Überleben. Ist doch alles nicht so schlimm, kriegen wir schon wieder hin. Ich war's, sag doch einfach, ich war's. Ich war's nicht. Ich war's, sag doch einfach, ich war's. Ich war's nicht. Du kannst einen Fehler ruhig eingestehen, wirst sehen, es wird dir dann viel besser gehen. Ist doch alles nicht so schlimm, kriegen wir schon wieder hin. Ich war's, sag doch einfach, ich war's. Ich war's nicht. Ich war's, sag doch einfach, ich war's. Ich war's nicht. Ist ganz normal und jedermann weiß, dass man aus Fehlern lernen kann. Ist doch alles nicht so schlimm, Mensch, das krieg mal wieder hin. Ich war's, sag doch einfach, ich war's. Ich war's nicht. Ich war's, sag doch einfach, ich war's. Ich war's, sag doch einfach, ich war's. Okay, ich war's. Ich war's, sag doch einfach, ich war's. Ich war's. Ich war's. Ich war's. Ich war's.